8:20 Uhr ist es, theoretisch, im Prinzip. In Wirklichkeit ist es 8:17 Uhr. Anke Lewicke, unsere Filmkritikerin, ist nämlich heute mal ein bisschen früher da. Deshalb bin ich so dran gewöhnt, hier mal zu sagen, 8:20 Uhr, jetzt kommen die neuen Filme, wie immer donnerstags. Und wir haben zwei davon für Sie. Erstmal guten Morgen, Anke Lewicke. Guten Morgen. Mikro auf, jetzt darf sie nochmal guten Morgen sagen. Hallo. Guten Morgen. Und der erste Film ist von einem Melancholiker des Kinos, muss man sagen, von Aki Kaurismäki, Die andere Seite der Hoffnung. Oder kriegen wir hier mal was Optimistisches? Ja, das kann man schon so ein bisschen so sagen. Also bei Kaurismäki geht es ja immer um Menschen, ja, die so ihre Bindungen verlieren, weil sie arbeitslos sind. Und da macht es ja vielleicht auch Sinn, dass Aki Kaurismäki jetzt angefangen hat, Geschichten zu erzählen, wo Flüchtlinge im Mittelpunkt stehen. Und das ist sein zweiter Film darüber. Und hier geht es um Khaled aus Syrien. Und das ist natürlich auch jemand, der alles verloren hat. Seine Heimat, seine Sprache. Und dann landet er ausgerechnet in Helsinki, in dieser Stadt, die wirklich immer in einer tiefen Melancholie versunken ist. Er versucht, seinen Asylantrag durchzubekommen. Das klappt nicht. Dann flieht er. Er lebt auf der Straße und dort wird er mit den verschiedenen Formen eben des Rassismus, des Fremdenhasses konfrontiert. Das ist aber nur der eine Handlungsstrang. Es gibt einen anderen und da geht es um einen 50-jährigen Mann namens Wikström. So eine richtige Kaurismäki-Figur, ein Anzugträger, immer schöne Haare, so nach hinten gekämmt. Und der möchte eben all seine Bindungen abbrechen. Er verlässt seine Ehefrau, er verkauft sein Hemdengeschäft. Mit dem Gewinn geht er dann Poker spielen, gewinnt noch mehr und erfüllt sich seinen großen Traum. Er hat dann ein Restaurant, er übernimmt die Belegschaft, die genauso wie er eigentlich nie viele Worte macht. Und eines Tages trifft er dann in seinem Hinterhof diesen Khaled. Dann gibt es erst kurz Revierkämpfe und dann sagt er aber zu Khaled, brauchst du einen Job? Hier kriegst du auch eine Suppe, hier hast du eine Bleibe. Und dieses Restaurant ist dann so eine dieser schönen Solidargemeinschaften, die es bei Kaurismäki immer gibt, die einfach zeigt, unsere Welt könnte eigentlich ein bisschen besser sein, wenn man einander hilft und wenn man alles so ein bisschen teilt. Das klingt so, als ob ich mir diesen Film unbedingt ansehen muss. Das ist doch mal was Nettes. Wie gelingt es denn dem Finn in diesem Film, wieder diesen Spagat zu schaffen? Also einerseits sind das Geschichten aus unserer Gegenwart, die uns runterziehen. Und andererseits will man ja auch so richtig weltvergessen im Kino sitzen. Ja, das ist immer so schön bei Kaurismäki, weil er seinen Helden und Heldinnen eigentlich die Rückendeckung des Kinos gibt. Also das fängt mit den Farben an. Es mag eine trostlose Welt sein, aber es gibt doch auch immer schöne, warme Farben, Rottöne, Blautöne. Und dann haben seine Helden ja auch sowas Rebellisches. Also das sind ja schon Kinohelden, weil sie sich eigentlich nie unterkriegen lassen. Und sie haben diese unglaubliche Sehnsucht, die ja auch so ein bisschen bigger than life ist. Das ist bei Wikström einfach eben dieses Restaurant. Und das ist dann auch so zärtlich beobachtet, wie sie dann versuchen, das wieder auf Vordermann zu bringen. Dann machen sie eine Sushi-Bar raus, laufen alle als Japaner verkleidet rum und dann läuft die entsprechende Musik. Und das Schöne ist, bei Kaurismäki werden eben nie viele Worte gemacht, sondern man handelt und man hilft eben auch einfach diesen Khaled. Man versucht, seine Schwester auch zu finden. Und dann gibt es natürlich auch immer noch die Musik, die nie Untermalung ist, sondern auch immer Trost spendet. Der finnische Tango mit seiner Melancholie. Und es gibt auch wieder Rock'n'Roll, so den Groove. Und das sind immer Straßenmusiker. Und das wird dann auch so schön gezeigt. Und da wird die Musik eben in zweifacher Hinsicht zum Überleben. Einerseits, weil sie auch Rückendeckung gibt und andererseits müssen die Musik eben auch ihr Geld verdienen und spielen deshalb auf der Straße. Und so ist es immer bei Kaurismäki. Er inszeniert schöne Kinomomente, die aber immer aus unserer Gegenwart kommen. Die andere Seite der Hoffnung heißt dieser Film heute in den Kinos. Der zweite, den Sie gesehen haben, ist ein Dokumentarfilm. Thema, was uns lange beschäftigt hat, I'm Not Your Negro. Es geht um Rassismus, von Raoul Peck hat ihn gedreht. Was ist der Inhalt dieses Films? Was zeigt er? Ja, der Film basiert ja auf einem Manuskript, was nie veröffentlicht wurde, von James Baldwin. Und das hat Raoul Peck aufgegriffen und lässt diese sehr essayistischen Texte von Samuel L. Jackson sprechen. Und er macht das einmal mit dem Sound eines wütenden Rappers. Dann ist da aber auch wieder so ein bisschen so der Blues drin, der aber nie resignativ ist. Und es geht eben um die drei Freunde und Weggefährten von James Baldwin, um die Bürgerrechtler Malcolm X, Martin Luther King und Medgar Evers. ist, die ja alle 1963 bis 1968 ermordet wurde. Und dazu sieht man eben Archivaufnahmen aus der damaligen Zeit. Also weiße Menschen mit Hakenkreuzen, die dagegen demonstrieren, dass weiße und schwarze Kinder zusammen zur Schule gehen. Man sieht einfach, wie die Schwarzen hinten immer in den Bus einsteigen müssen. Also der ganze Rassismus wird nochmal vergegenwärtigt. Dann sieht man aber auch Bilder von heute, wie die Polizei eben auf Schwarze bei Demonstrationen einschlägt. Und dann fragt man sich eigentlich, ja, was hat sich denn überhaupt verändert, außer dass die Polizeiuniform schicker geworden ist. Und mit James Baldwin fragt man sich dann eben tatsächlich auch, wie kann denn der US-amerikanische Traum jemals in Erfüllung gehen, solange eben Menschen aufgrund ihrer Rasse diskriminiert werden. Also ein Dokumentarfilm, heute kommt er in die Kinos, I'm Not Your Negro von Raoul Peck und Die andere Seite der Hoffnung, Aki Kaurismäkis neuer Film. Anke Lewiger hat sie uns vorgestellt. Danke an Sie und noch einen schönen Tag. Danke.